Der Magen. Bevor das Essen, beispielsweise ein Stück Torte, in den Darm gelangt, muss es in den Magen. Und auf dem Weg dorthin müssen Augen, Nase, Hirn, Mund, Zunge, Rachen und Speiseröhre sehr gekonnt zusammenarbeiten. Kurz bevor die Torte in den Magen plumpst, entspannt er sich. Solange Essen in ihn hineinpurzelt, kann er sich dann weiter und weiter dehnen. Er macht Platz für alle, die Platz wollen. 1 Kilogramm Torte mit einem Volumen von einer Packung Milch passt locker in eine mitwachsende Magen-Hollywood-Schaukel. Emotionen wie Angst oder Stress können das Dehnen der glatten Magenmuskulatur erschweren. Dann sind wir schnell voll oder uns wird schon nach kleinen Portionen übel. Ist die Torte angekommen, beschleunigen die Magenwände ihre Bewegung, wie Beine beim Anlauf nehmen und bam, wird das Essen angeschubst. In einem hübschen Bogen fliegt die Torte gegen die Magenwand, prallt ab und plumpst zurück. Mediziner nennen das Retropulsion. Große Geschwister nennen das mal gucken, wie weit du fliegen kannst. Anlauf und Schubs ergeben zusammen das typische Gurgelgeräusch, wenn wir unser Ohr ganz oben auf den Bauch legen. Wenn der Magen so munter anfängt zu schaukeln, regt das den ganzen Verdauungsschlauch zur Bewegung an. Dann treibt auch der Darm seinen Inhalt nach vorne und macht so Platz für Neues. Deshalb müssen wir manchmal nach einem großen Essen ziemlich bald aufs Klo. Ein Stück Torte kann in der Bauchwelt ganz schön was auf die Beine stellen. Der Magen wird etwa 2 Stunden damit herumschaukeln. Dabei zermalmt er die Bissen zu winzigen Partikeln. Ein Großteil ist unter 0,2 mm groß. Krümel, die so klein sind, klatschen nicht mehr an die Wand, sondern rutschen durch ein kleines Loch am Ende des Magens. Dieses Loch ist ein weiterer Schließmuskel, der Magenpförtner. Er bewacht den Ausgang des Magens und den Eingang zum Dünndarm. Einfache Kohlenhydrate wie Kuchenboden, Reis oder Nudeln werden schnell an den Dünndarm weitergereicht. Dort werden sie verdaut und sorgen schon bald für einen Anstieg des Blutzuckers. Proteine und Fett hält der Pförtner deutlich länger im Magen fest. Ein Stück Steak schaukelt dann gerne mal 6 Stunden lang, bevor es komplett im Dünndarm angekommen ist. Kohlenhydratreiche Mahlzeiten machen zwar schneller fit, aber halten nicht so lange satt wie Proteine oder Fett.